Husaren müssen reiten über all das Stadt und Land. Tralala, Husaren müssen streiten mit dem Pallasch in der Hand. Tralala, wie könnten wir verzagen ohne Wein und ohne Brot? Tralala, Husaren müssen jagen frohe Not in den Tod. Husaren müssen jagen frohe Not in den Tod. Tralala, tralala, tralala, tralala, tralala, tralala. Trompeten und Posaunen schmettern uns so hell und fein, trara, Haubitzen und Kartaunen brummen lustig zwischendrein, trara, wie könnten wir verderben, treiber unserem Feldgeschrei, trara, nur siegen oder sterben, Kamerads, bleibt dabei, nur siegen oder sterben, Kamerads, bleibt dabei, tralala, tralala, tralala, tralala, tralala, tralala, tralala.